Erster Elia sagt zu Ahab, es gibt keinen Regen. Gott will das so. Zweiter, dann spricht Gott zu Elia. Dritter, geh weg von hier zum Bach Krit. Versteck dich dort. Vierter, trink Wasser aus dem Bach. Vögel bringen dir dort Essen. Fünfter, Elia hört auf Gott. Er geht zum Bach Krit. Sechster, Vögel bringen ihm Brot und Fleisch. Er trinkt aus dem Bach. Siebter, der Bach wird trocken. Es regnet nicht im Land. Achter, Gott spricht wieder zu Elia. Neunter, geh nach Zarpath. Eine Frau wird dir dort Essen geben. Zehnter, Elia geht nach Zarpath. Er sieht eine Frau. Sie sammelt Holz. Elfter, die Frau holt Wasser. Elia sagt, bring mir bitte auch Brot. Zwölfter, die Frau sagt, ich habe kein Brot. Ich habe nur wenig Mehl. Dreizehnter, Elia sagt, hab keine Angst. Backe zuerst ein Brot für mich. Vierzehnter, Gott sagt, das Mehl und das Öl werden nicht leer. Fünfzehnter, die Frau macht das. Sie und Elia haben jeden Tag Essen. Sechzehnter, das Mehl und das Öl gehen nicht aus. Gott hilft ihnen. Siebzehnter, der Sohn der Frau wird sehr krank. Er stirbt. Achtzehnter, die Frau weint. Sie fragt Elia, warum stirbt mein Sohn? Neunzehnter, Elia nimmt das Kind. Er trägt es in sein Zimmer. Zwanzigster, Elia betet zu Gott. Er bittet Gott um Hilfe. Einundzwanzigster, Elia legt sich auf das Kind. Er betet zu Gott. Zweiundzwanzigster, Gott hört Elia. Das Kind lebt wieder. 23. Elia bringt das Kind zur Mutter. Er sagt, dein Sohn lebt. 24. Die Frau sagt, du bist ein Mann Gottes. Deine Worte sind wahr.